Die Wahrheit ist klar. Und der Weg ist klar! Komisch sind wir nur für denjenigen. Fremd sind wir nur für denjenigen, dessen Einsicht Allah Azza wa Jalla verblendet hat, dessen Herzen tot ist. Deswegen sage ich noch, der Islam begann fremd. Das, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wurde, das wird uns auch heute gesagt. Denn er wird als Fremder zurückkehren, wie er begonnen hat. Er wird als Fremder zurückkehren, wie er begonnen hat. Wurde nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er Mejnun ist, dass er verrückt ist, bis heute in die Zeitung. Mohammed M. ist was? Nach Einschätzung der Experten über Islamismus und Salafismus und Dschihadismus, ist Mohammed M. ein geistig Gestörter. Warum? Die Erklärung. Jetzt die Diagnose erstellt. Warum? Weil Mohammed M. kurz nach seiner Haft, gleich nach seiner Haft, schon wieder sein altes Leben fortgesetzt hat. Sie können sich das nicht erklären, warum jemand weiterhin trotz ihrer Folter und trotz ihrem Mord und trotz ihrer Verfolgung rausgeht und sagt, interessiert mich nicht, ich mach weiter. Das ist für sie ein Verrückter. Das ist für sie jemand, der nicht mehr, für den nichts mehr. Das ist für sie ein jemand, den sie als Verrückter abstempeln, da sie selber an der Grenze ihres Verstandes kommen bei so einem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعم لقلة شكرنا إلهي كم من زلة لي في البرايا فعضدت أناملي وقلعت سني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لو لم تعف عني وأشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم البشرية حين اصطفى من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. صلى الكريم على الرسول محمد ما طار طير في السماء وسلما. من لي بريدة رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt in dem authentisch überlieferten Hadith, das bei Muslim und bei Imam Ahmad und andere überliefert wurde: Bada al-Islamu ghariba. Bada al-Islamu ghariba. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil-ghuraba. Fatuba lil-ghuraba. Der Islam begann fremd. Fremd. Und er wird als Fremder wieder zurückkehren. So Toba, sei dem Fremden. Was ist Toba? Toba hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung: Heil sei dem Fremden. Gutes sei dem Fremden. Glückwunsch für die Fremden. Und die zweite Bedeutung ist, wie überliefert wurde von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, Toba. Was ist Toba? Toba ist ein Baum in Jannah, in dessen Schatten der schnelle Reiter 70 Jahre lang reitet und er überquert sie nicht. Ein Baum. Allahu Akbar. Das ist die Belohnung für Al-Ghuraba. Das ist die Belohnung für Al-Ghuraba. Der Islam begann fremd. Er begann fremd. Etwas Fremdes. Etwas nicht Integriertes. Gegen das System. Gegen die Strömung. Er galt von Anfang an als ein Hassprediger, als eine Hassbotschaft, als eine Sekte, als eine Irremeinung, als etwas Geistesgestörtes. Er begann fremd, etwas Komisches. Was tun die da? So wie die Kuffar von Quraysh gesagt haben: Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Allahu Akbar, die sagen, hat er die Götzen, die mehreren Götzen, aus mehreren Götzen einen Gott gemacht? Das ist tatsächlich eine komische Sache. Schaut, wenn die Wagen sich verdrehen, wenn die Maßstäbe sich verdrehen, es ist für sie komisch, dass es einen Gott gibt, dem man die Ibadah gebührt. Aber es ist nicht für sie komisch, dass er einen Gott aus Datteln macht und dann, wenn er Hunger hat, dass er ihm auffrisst. Es ist für sie komisch, dass wir nach der Scharia verlangen und nach Allahs Herrschaft verlangen auf seiner Erde, dass wir Ansar al-Sharia sind. Das ist für sie komisch. Das ist für sie etwas Rückständiges. Aber es ist nicht für sie komisch, dass sie die Gesetze nach Lust und Laune, dass sie für sich diese Gesetze in Anspruch nehmen zuerst einmal. Obwohl sie diese Erde, obwohl sie an der Schöpfung dieser Erde nicht beteiligt waren. Schau mal die erste Sache. Es ist nicht komisch für sie. Es ist auch nicht komisch für sie, dass sie diese Gesetze nach Lust und Laune, nach Lust und Laune verändern sie diese Gesetze. Es ist nicht komisch. Darüber redet niemand. Das ist für sie sogar was ganz Modernes. Einmal, wir müssen Griechenland helfen. Einmal, nein, wir helfen doch nicht. Na was jetzt? Einmal, ja, wir sind für den Irakkrieg. Morgen, nein, wir sind dagegen, wir waren schon immer dagegen. Schicken Truppen nach Afghanistan und töten die Muslime dort. Aber es existiert kein Krieg in Afghanistan. Wie, es existiert kein Krieg in Afghanistan? Ja, so wie ihre, die größte der Zauberer von denen sagt, ich weigere mich, das war vor einem Jahr ungefähr, ich weigere mich anzuerkennen, dass es ein Krieg in Afghanistan existiert. Nach allen Maßstäben des Verstandes. Existiert kein Krieg in Afghanistan? Die glauben, wenn sie es einfach nicht als Krieg nennen, gibt es keinen Krieg. Das ist wie die kleinen Kinder, wenn sie die Hände aufs Gesicht geben, existiert für sie die ganze, ganze Umgebung nicht. Das ist nicht komisch. Das ist nicht komisch. Aber die Wahrheit ist klar. Und der Weg ist klar. Komisch sind wir nur für denjenigen. Fremd sind wir nur für denjenigen, dessen Einsicht Allah Azza wa Jalla verblendet hat, dessen Herzen tot ist. Aber wer klaren Verstand ist, so wie ein geehrter Bruder gestern gesagt hat, Alhamdulillah, ich glaube, wir sind diejenigen, die mit dem klarsten Verstand sind und die mit der genauen und klarsten Einsicht über die Menschen haben. Wir wissen ganz genau, wer mit uns ist und wer gegen uns ist. Wir wissen genau, wer unsere Freunde sind und wer unsere Feinde sind. Das wissen wir genau. Uns braucht Alhamdulillah Azza wa Jal niemand für dumm zu verkaufen. Er kann das mit einem Bildleser machen, mit einem Expressleser machen, mit der Süddeutschen Zeitungsleser machen, aber nicht mit uns. Wir wissen ganz genau, was auf der Welt passiert. Und wir wissen ganz genau, wer daran beteiligt ist, unsere Geschwister zu töten, unsere Geschwister zu vergewaltigen, unsere Geschwister, die verhaftet werden überall auf der Welt, wer sie an erster Stelle verhört und foltert. Und wenn ihr nicht glaubt, fragt Murat Konas. Fragt ihn, wer ihn als erster Stelle verhört hat. Fragt ihn, was die deutschen BND-Beamten bei ihm gemacht haben. Fragt ihn, die werden euch Antwort geben. Die werden euch Antwort geben. Deswegen, der Islam begann fremd. Das ist die Tatsache. Das ist die Tatsache damals. Über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde das gesagt, was über die Gesandten vor ihm gesagt wurde. So wie Allah azza wa jalla im Koran sagt, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Das, was dir gesagt wird, ist nur das, was denen vor dir gesagt wurde. Die Gesandten vor dir gesagt wurde. Und das, was heute uns gesagt wird, ist genau das Gleiche, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wurde. Haben sie nicht gesagt, dass er Gehirnwäsche verpasst und Zauberer ist? Und über uns wird das gesagt. Kommt irgendeiner Kafirer, sagt, sie haben meinen Sohn eine Gehirnwäsche verpasst. Seht ihr? Nur weil sie ein Video von ihm zeigen, weil er sein Gesicht strahlt, weil er sieht, wie ein neuer Muslim sich dieser Karawane anschließt, sagt, seht ihr, mein Sohn strahlt. Die haben mir eine Gehirnwäsche verpasst. Allahu Akbar. Wir sind jetzt Leute, die labile Menschen. Wer konvertiert heute zum Islam laut den Zeitungen? Labile Menschen. Ja, ne, du bist heute zum Islam konvertiert, du bist labil. Wenn du nicht labil wärst, würdest du niemals zum Koran, zum Islam konvertieren. Und Wallahi, das zeigt, was in ihren Herzen ist. Den schaut ganz genau. Wenn jemand zum Buddhismus konvertiert, das absurdeste überhaupt, was es gibt, Er bittet einen fetten Mann, der sich nicht bewegen kann. Ja? Und noch dazu nackt ist. Ja, eine ekelhaft bis zum geht nicht mehr. Ja? Wenn jemand zum Buddhismus konvertiert, was sagen die? Der hat seinen Weg gefunden. Wenn jemand sogar Jude wird, ja, kein Kommentar, dann sagen sie, ich respektiere seinen Glauben. Aber wenn jemand Muslim wird, der ist psychisch labil. Der hat eine Schraube locker. Wie kann jemand sich von Ibrahim Abu Naji und Abu Dujana und Abu Usama und was weiß ich wer, wie kann er von solchen Gestalten, diese voll mit Haare und Bärtigen, überzeugen lassen? Und Pierre Vogel, ja, Pierre Vogel ist eine eigene Geschichte. Ja? Pierre Vogel, bei ihm wissen sie nicht, was sie genau sagen sollen. Ja? Er ist kein Ausländer. Ist ein Deutscher? Naja, der ist psychisch labil. Psychisch labil. Wie kann jemand psychisch labil sein und der war Boxer? So ein Boxer und wer Boxer war, der weiß ganz genau, das braucht am meisten, dass du psychisch gemäßigt bist, dass du gefestigt bist. Ja? Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle möchte ich auch nicht vergessen, unseren Bruder Pierre Vogel zu bedanken, mich bei ihm zu bedanken, wegen seinem Beistand für uns in dieser Zeit. Wo Brüder, die auf unserem Manhaj sind und die uns sehr gut kennen, von uns weggeflohen sind. Dieser Bruder kennt uns nicht, oder mich persönlich kennt er nicht. Aber trotzdem hat er die Wahrheit gesagt und dann hart gesprochen, möge Allah Azzawajal ihm reichlich dafür belohnen. Deswegen sage ich noch einmal, der Islam begann fremd. Das, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wurde, das wird uns auch heute gesagt. Denn er wird als Fremder zurückkehren, wie er begonnen hat. Wurde nicht zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er Mejnun ist, dass er verrückt ist, liest heute in die Zeitungen. Mohammed M. ist was? Nach Einschätzung der Experten über Islamismus und Salafismus und Dschihadismus, ist Mohammed M. ein geistig Gestörter. Warum? Die Erklärung. Jetzt die Diagnose erstellt. Warum? Weil Mohammed M. kurz nach seiner Haft, gleich nach seiner Haft, schon wieder sein altes Leben fortgesetzt hat. Sie können sich das nicht erklären, warum jemand weiterhin trotz ihrer Folter und trotz ihrer Mord und trotz ihrer Verfolgung rausgeht und sagt, interessiert mich nicht, ich mach weiter. Das ist für sie ein Verrückter. Das ist für sie jemand, der nichts mehr, für den nichts mehr gilt. Das ist für die ein jemand, den sie als Verrückter abstempeln, da sie selber an der Grenze ihres Verstandes kommen bei so einem. Und ich kenne das sehr gut aus der Zeit vom Gefängnis, wo sie mir mehrere Professoren und Doktoren und Psychologen gebracht haben, die mich untersuchen sollen. Und alle immer dieselbe Frage: Warum zerstören sie ihren Leben für so einen Weg? Aber Wallahi, sie können diese Antwort niemals verstehen, obwohl ich ihnen immer wieder diese Antwort gesagt habe. Ich habe ihnen gesagt, weil es sich lohnt, auf diesen Weg zu gehen. Und ich zerstöre mein Leben, indem ich von diesem Weg abweiche, indem ich diesen Weg nicht gehe. Das ist die wahre Zerstörung des Lebens. Warum? Weil Wallahi, dieses Körper verbrenne ich dadurch in Nar Jahannam. Oder Adubillah. Das ist dieser Weg. Und das ist der Weg der Propheten und Gesandten alaihim salatu wassalam. das, was uns heute gesagt wird, Wallahi, das erfreut uns. Wallahi, ladhi la ilaha illa hu, das erfreut uns und das erfüllt meinem Herzen mit so einer großen Freude, was diese Hunde sich nicht vorstellen können. Ich schaue, die sind geistig gestört. Wallahi, ich habe dafür einen Sujud-Shukr gemacht. Alhamdulillah. Wer bekommt, wie oft bekommt der Mensch die Ehre, dass genau das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt wurde, ihm gesagt wird? Wer bekommt die Ehre, dass er so verfolgt wird, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam verfolgt wurde? Wer bekommt diese Ehre? Oder wie oft hat der Mensch diese Möglichkeit? Möge Allah uns Ikhlas geben und von uns annehmen. Wie oft hat man diese Möglichkeit heutzutage? Selten. Heute, die wissen nicht, was sie mit mir machen können. Ja? Morddrogen gibt es schon. Vertreibung wollen sie mich. Ja? Verhaften wollen sie mich. So wie Allah gesagt hat. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Als die Kuffar ihre Pläne schmiedeten, damit sie dich verhaften, dich einsperren oder töten oder vertreiben. Sie schmiedeten Pläne und Allah schmiedet seine Pläne. Und Allah ist besser im Pläne schmieden. Lass sie. Lass sie ihre Pläne schmieden. Lass sie ihre Antiterrorgesetze verabschieden. Lasst sie. Kümmert euch nicht um sie. Ist Allah nicht da? Inna Allaha yudafi'u lil-ladina amanu. Allah azza wa jalla verteidigt die Gläubigen. Diese Dawa, diese gesegnete Dawa, uqsim billah, das ist nicht auf die Worte auf Abu Usama oder Abu Ibrahim oder Abu Dujana oder von Namen. Wallahi, das ist Allahs Religion. Das ist Allahs Religion. Und Allah Azza wa Jalla sagt, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah Azza wa Jalla hat versprochen, dass er und seine Gesandten singen werden. Und Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Wir lassen unsere Gesandten und die Gläubigen siegen in der Dunya und im Jenseits. Was wollen wir noch mehr? Das ist Allahs Religion. Das ist Allahs Deen. Sie wollen es zerstören, sollen sie es versuchen. Subhanallah. Sie bringen vor ein paar Tagen ein Foto in der Zeitung. Von was? Schön wäre es, wenn es von mir ist oder von irgendwas. Wir werden euch irgendwas. Nein. Es ist nur von diesem gesegneten Koranprojekt. Lies. Ein Plakat. Nur das. Sagen. Extremisten verbreiten ihre Hassbotschaften. Was sind Hassbotschaften? Das ist nur im Koran. Aber Wallahi, wenn sie könnten, würden sie diesen Koran in diesem Land verbieten. Wallahi, wenn sie könnten, sie würden ihn verbieten, ja sogar verbrennen. Aber sie sind feig. Im Endeffekt. Wallahi, wenn sie wahrhaftig sind, in das, was sie tun, sollen sie den Koran verbieten. Sollen sie den Koran verbieten. Denn das, was wir sagen, ist das, was da drinnen steht. Und wir beziehen uns in jeder Kleinigkeit auf den. So, der Islam begann fremd. Und er wird als Fremder wieder zurückkehren. So heil sei dem Fremden. Hier in diesem Hadith befehlt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und fordert uns auf und motiviert uns dazu, von dieser Gruppe zu sein, von der Gruppe der Fremden, der Al-Ghuraba zu sein. Du siehst sie heute überall auf der ganzen Welt. fremd. Wallahi, manchmal hast du das Gefühl, als wäre diese ganze Erde mit ihrer ganzen Breite wie ein winziges Zimmer für dich geworden. Eng. وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Die Erde wird für dich eng. Egal wo du hinschaust, Ada Allahi Azza wa Jal verfolgen, hetzen. Aber wie bereits schon gesagt, dieser Weg, von diesem Weg werden wir niemals abweichen. Niemals. So schießt uns davon ab. Das ist die einzige Möglichkeit. Wallahi, das ist die einzige Möglichkeit. Da und fertig. Aber Wallahi, ich verspreche Ihnen dadurch was. Damu shahidi nurun wa nar. Das Blut des Shahids ist Licht und Feuer. So liest im Koran über die Geschichte von Ashab al-Ukhdud, der Junge, und der Zauberer und der Gelehrte und der König. Im Endeffekt hat der König diesen Jungen getötet und dadurch hat er ein ganzes Volk zu Muslimen gemacht. Wallahi! Unsere Worte werden erst recht lebendig, wenn sie uns einsperren oder wenn sie uns verfolgen oder wenn sie uns töten. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Und eine Sache, ihr seht, subhanallah, alle Raman al-Kullu an Qawsin Wahida. Alle haben uns die Feindschaft erklärt. Alle. Die Kreuzzügler, die Tawarit, die Murtadin, die Munafiqin. Alle haben nur ein Thema. Alle haben nur ein Thema. Abu Usama al-Gharib und Millatu Ibrahim. Abu Usama al-Gharib und Millatu Ibrahim. Es gibt kein anderes Thema mehr heutzutage. Auch wenn andere unsere Brüder auch verfolgt werden. Aber die Konzentration in diesen Tagen ist gerade auf uns. Dann kommen wahrscheinlich unsere anderen Brüder dran. Subhanallah. Und dann kommen manche Munafiqin und hetzen und reden und verfluchen sogar uns. Subhanallah. Aber sie werfen uns vor, dass wir Khawarij sind. Sie verfluchen uns, aber werfen uns vor, dass wir Khawarij sind. Obwohl das Verfluchen eines Kafirs sogar verboten ist. Aber diese Leute behaupten Wissen. Und behaupten auf dem Weg von Sheikh ibn Baz und Sheikh ibn Uthaymeen und Sheikh al-Albani zu sein. Die haben Wissen, verfluchen einen Muslim. Und er weiß nicht einmal dieser Analphabeter weiß nicht einmal, was Qabbahahullah bedeutet. Übersetzt Qabbahahullah mit möge Allah Azza wa Jalla ihm verfluchen. Und er will über Islam reden. Subhanallah. Verfluchen einen Muslim wegen seiner Da'wah und wegen seiner Lossagung von ihren Tawarit. Diese Leute und ihre Schuyuch, möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten oder rechtleiten, diese Leute haben niemand in diesem Land gelassen, der die Wahrheit sprach oder spricht, außer dass sie über ihn geredet haben. Sie werfen mir vor, dass ich ein Dieb bin und sie stehen in unserer Internetseite. Yani subhanallah, ramatni bida'iha wa sallat. Die haben niemanden gelassen. Das heißt, unser Bruder Ibrahim Abu Naji, das heißt, unser Bruder Abu Dujana, das heißt, unser Bruder Abu Ubaida. Sie haben niemanden gelassen. Egal, ob er über dieses eine Thema spricht, über die Tawarit spricht oder nicht, sie haben nicht in Ruhe gelassen. Subhanallah. Warum? Und hier sollen die Muslime das verstehen. Die Muslime sollen das verstehen. Es geht ihnen, bei ihnen nur um eine Sache. Erklärst du ihre Herrscher und Gebieter, die Tawarit, zu Kuffar, bist du ihr Feind. Es dreht sich alles bei ihnen nur um dieses eine Thema. Natürlich, bei uns auch. Weil sie haben den Grundsatz des Tawhids nicht verstanden. Wallahi, jemand, der diese Herrscher zu Muslime erklärt, ist entweder verrückt oder er lebt in Finsternis. Allah Azza wa Jal so wie Sheikh al-Imam al-Shanqiti sagt, illa man tamas Allahu ala basirati. Allah Azza wa Jalla hat seine Ansicht verblendet oder verhüllt. وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورِ الْوَحْيِ مِثْلَهُمْ. Und er hat sie blind gemacht von dem Licht des Wahi, des Korans, der Offenbarung. Wallahi, nach was? Was diskutierst du da? Über Hukam, über Herrscher, die Allahs, auf Allahs Buch mit den Füßen treten? Über Herrscher! Das Land von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das Land von den Sahaba. Das edelste Land auf der ganzen Welt. Dieses Land von denen, die Amen ausgerückt sind, um La ilaha illallah zu verbreiten. Dieses Land haben sie aufgemacht für die Huren der Juden und Christen, damit sie von dort aus die Muslime bombardieren und töten. Was gibt es für ein Kufr mehr als das? Allah Azza wa Jal hat Leute zu Kuffar erklärt, die Juden einen falschen Versprechen gegeben haben, einen gelogenen Versprechen der Unterstützung. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim min ahli al-kitab ila akhir al-ayat. Allah Azza wa Jal hat die da zu Kuffar erklärt, obwohl Allah Azza wa Jalla am Ende des Verses sagt, Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Und Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Sie haben gelogen in ihren Versprechen. Und trotzdem hat sie Allah Azza wa Jalla zu Kuffar erklärt und hat sie als Brüder der Juden genannt. Was ist dann mit jemand, der das Land von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam öffnet für die Kreuzzügler, damit sie von dort aus die Länder der Muslime bombardieren? Die US-Soldaten, die Irak angegriffen haben und bombardiert haben und die Afghanistan angegriffen und bombardiert haben, sind nicht von Amerika gekommen. Die sind vom Land von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Die rücken von dort aus. Und wenn sie müde sind, gehen sie in das Land von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit sie sich ausruhen und werden beschützt. Was gibt es für einen Kufr mehr als diesen Kufr? Wo die Gelehrten alle übereinstimmig sind. Lass uns die Sache mit Al-Hukm bereden, Ansallallah. Da werden sie mit ihren Schubuhat kommen. Mit das Richten und Herrschen, mit etwas anderes als das, was Allah herabgesendet hat. Darüber werden sie streiten, und obwohl, Wallahi, wir haben eindeutige Beweise darüber. Aber ich rede hier nur über eine Sache. Über eine Sache. Was ist das Urteil von demjenigen, der die Kuffar unterstützt gegen die Muslime? Wallahi. Darüber gibt es ein Ijma' der Muslime. So wie es Ibn Hazm in Al-Muhalla und Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab in Nawaqid al-Islam und viele anderen Gelehrten auch zitiert haben, darüber gibt es ein Ijma' und auch Sheikh Abdul Aziz ibn Baz in seinem Fatwa, ein Ijma', dass derjenige, der die Kuffar unterstützt gegen die Muslime, ein Kafir ist. So, warum diskutiert ihr über dieses Thema? Sie diskutieren über dieses Thema, weil sie ihre Gebiete, die sie finanzieren und die für die Türen aufmachen, beschützen wollen. Beschütze der Tawarit, möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi mu'izz al-islami bi nasri, wa mudhill al-shirki bi qahri, wa musarrif al-umuri bi amri, wa mustadrij al-kafirin bi makri, الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wie ihr seht, der Kampf zwischen Hak und Batil geht weiter. Wallahi, wir wissen unseren Weg. Und wir sind auf dem Weg der Mitte. Wir gehören weder der Murji'a an noch der Khawarij. Und Wallahi, diese Murji'a, diese heutigen Munafiqin und Murji'a sind Wallahi mit uns die Khawarij. Mit den Herrschern und mit den Tawarit sind sie Murji'a und mit uns sind sie Khawarij. Deren Kopf, der Kopf der Munafiqin oder einer der Köpfe der Munafiqin in dieser Zeit in Kuwait, ruft dazu auf, nachdem über uns erzählt wird, ruft dazu auf, dass man uns bekämpft und tötet. Und sagt, das ist das Beste, was man machen kann. So eine Fatwa hat er nicht gegeben für sein Nachbarland im Irak. Möge Allah Azza wa Jal ihn vernichten und möge Allah Azza wa Jal ihm das geben, was er verdient. Ja? Das Wenigste von diesem, bei diesem Munafiq, wenn jemand dich anruft, ja Allama, ja Sheikh, ja, und erzählt dir, er sagt, bei uns gibt es einen, der heißt so und so, der sagt so und so. Das Wenigste. Bei einem Gelehrten, dass er sagt was, wo hat er das gesagt? Bringt ihn mir. Vergewissere dich, ja Munafiq. Aber Allah Azza wa Jal sagt, vergewissert euch, wenn ein Frevler zu euch mit einer Nachricht kommt, dann vergewissert euch. Ja, aber was ist, wenn derjenige, der die Nachricht bringt und der die Nachricht überbringt, beide sind Frevler, beide sind Fussak. Was willst du dann noch machen? Ja? Und lügt und dreht Sachen um. Sie wollen uns in eine bestimmte Sache hinziehen. Ja? Und die wollen die Tawarit auf uns aufmerksam machen. Sagt, dass ich gesagt hätte in meinen Vorträgen, dass meinen die Shiuch, von die ich gelernt habe, Sheikh Osama bin Laden, rahimahullah, ist. Und Wallahi, das ist eine gewaltige Lüge. Ja? Er sagt, er gehört zu Osama bin Laden. Schaut, wie sie das machen. Ja? Das ist ein Spiel für sie, damit sie die Tawarit auf uns aufmerksam machen. Ja? Wallahi, diese Leute sind schmutziger und sind yani, übler als die ganze Presse. Und dass die ganzen Kreuzzügler und dass die ganzen Kuffar, möge Allah sie vernichten. Und so eine klare Botschaft an sie, an diese Munafiqin. Ich sage, Wallahi, macht was ihr wollt. Springt wie ihr wollt. Nimmt Zeiten wie ihr wollt. Tut was ihr wollt. Wallahi, ihr bleibt in euren Löchern Ratten, wie ihr Ratten seid. Es wird sich nichts ändern. Wie ihr überall auf der Welt seid ihr Ratten. Und seid ihr minderwertige Kreaturen. Die Ulama haben damals davor gewarnt, haben gesagt, wenn du jemanden siehst, der bei der Tür des Herrschers ist, dann lass ihn, denn er ist ein Munafiq. Geh von ihm weg. Oder ein Fasiq. Bei welchem Sultan? Bei einem Mu'tasim. Mu'tasim von einer muslimischen Frau eine ganze Armee bewegt hat. Die haben gesagt, wenn du zu denen gehst, und bei dem Sitz bist du ein Munafiq, bist du ein Fasiq. Was würden die dann über die sagen, die heutigen Munafiqin und Fussaq, die die ganze Zeit mit dem Tawarit des Kufars sind? Ihr Tawarit zieht ein Salim, ein Kreuz an, und er sagt, und wer hat gesagt, dass das Anziehen des Kreuzes Kufr ist? Qatalahullah. Weil sein Tarot den Kreuz anzieht, sagt, wer hat gesagt, dass das Anziehen des Kreuzes Kufr ist? Schaut, wie Allahs Urteil verübt. Dieser Sheikh al-Allama, den sie zitiert haben. Und dann sagt er, ja, und wer sagt überhaupt, dass das ein Kreuz ist? Er in die ganze Welt zieht und es heißt Kreuz. Und sagt, wer sagt, dass es ein Kreuz ist? Möge Allah Azzawajal ihn vernichten, er und seine Tawarit. Und möge Allah Azzawajal seinem kranken Tarot, für den er Dua macht, ich mache auch für ihn Dua. Möge Allah Azzawajal ihn in seiner Krankheit ersticken lassen. Möge Allah Azzawajal ihm einen qualenvollen Tod geben. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين يا رب العالمين والله بفرج unsere gefangenen Brüder und Schwestern und Schiuch يا رب العالمين بفرج unsere gefangenen Brüder und Schwestern und Schiuch يا رب العالمين بفرج unser Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi بفرج unser Sheikh أبو حمزة المصري بفرايا ونزا الشيخ علي الخضير وناصر الفهد والخالدي والزعير والحميدي بفرايا ونزا الشيخ عمر عبد الرحمن والله بفرايا ونزا الشيخ عمر عبد الرحمن والله بفرايا ونزا الشيخ عمر عبد الرحمن والله بفرايا ونزا الشفستة عافية صديقي والله بفرايا ونزا الشفستة عافية صديقي والله بفرايا ونزا الشفستة عافية صديقي والله بفرايا دي ونزا الشفستة عافية صديقي ونزا الشفستة أم سيف الله الأنصارية ونزا الشفستة أم تركي وأم محمد وهيل القصير. Und all unsere Schwestern, ja Rabbal Alamin, O Allah, befestige sie. O Allah, vernichte jeden, der sie angegriffen hat, ja Rabbal Alamin. Vernichte jeden, der sie angegriffen hat, ja Rabbal Alamin. Vernichte jeden, der den Hijab von ihnen untergezogen hat, ja Rabbal Alamin. Vernichte jeden, der sie eingesperrt hat, ja Rabbal Alamin. O Allah, lass uns. Zeige uns in solchen Leuten ein Zeichen von dir, ja Rabbal Alamin. Zeig uns deine Macht in dir, ja Rabbal Alamin. O Allah, vernichte Amerika und wer mit Amerika alliiert ist, ja Rabbal Alamin. Vernichte alle, die gegen die Muslime kämpfen, ja Rabbal Alamin. O Allah, stehe unserem Bruder, der gerade jetzt seine Urteilsverkündung hat. Stehe unserem Bruder. Arid Uka Abu Rayyan bei ya Rabbal Alamin. O Allah, steh ihm bei ya Rabbal Alamin. O Allah, steh ihm bei ya Rabbal Alamin. O Allah, befestige sein Fuß, befestige sein Herz und lass ihm siegen gegen die Kuffar, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass ihn von den Standhaften sein, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass ihn von den Standhaften sein, ya Rabbal Alamin. O Allah, nehme von ihm an. O Allah, nehme von ihm an und nehme alles Gute von ihm an, ja Rabbal Alamin. O Allah, vergebe seine Sünden. O Allah, befestige sein Iman. O Allah, befestige sein Iman. Und lass uns von denjenigen sein, die ihm nicht im Stich lassen, ja Rabbal Alamin. O Allah, beschütze alle unsere Brüder und Schwestern, ja Rabbal Alamin. O Allah, die Kuffar schmieden Pläne, aber du schmiedest Pläne, ja Rabbal Alamin. Und du bist besser im Pläne schmieden. So Allah, beschütze uns. Beschütze uns, ja Rabbal Alamin, und befestige uns auf diesem Weg. O Allah, befestige uns auf diesem Weg. O Allah, befestige uns auf diesem Weg und schließe für uns ab mit der Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. Wegen die du über uns lachst oder für uns lachst. Und wegen dir du mit uns zufrieden bist, ja Rabbal Alamin. O Allah, vergebe uns und unseren Brüdern und Schwestern. O Allah, vergebe uns und unseren Brüdern und Schwestern. O Allah, vergebe uns und unseren Brüdern und Schwestern. O Allah, vergebe unsere Sünden, ja Rabbal Alamin. Befestige unsere Herzen. Befestige unsere Herzen, ja Rabbal Alamin. Führe uns aus diesem Land heraus, dessen Leute, dessen Bewohner ungerecht sind. Waj'al lana min ladunka waliyan, waj'al lana min ladunka nasira. آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله